Hallo und herzlich willkommen beim Rockpalast. Wir sind in Lüdinghausen, das ist im Münsterland. Und hier findet das Area 4 Festival statt. Am Sonntagabend kam einer der Headliner noch ganz zum Schluss. Und das sind Faith No More. Unsere Kameras sind mit dabei. Und ihr seht jetzt deren Auftritt. Die Band mit Mike Patton. Großartige Show. Viel Spaß.